Kapitel 1 Übung A25 Sprechen und hören Sie die folgenden Zahlen. 5 13 22 7 3 12 15 26 30 34 42 1 80 8 6 70 77 100 2 109 53 64 82 43 91